Kundgabe 3563. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.09.1945. Gute und böse Kräfte wirken entsprechend dem Heilsplan. Mein Wille regiert die Welt. Und so ich will, wandelt sich auch das Denken der Menschen, die unbewusst meine Werkzeuge auf Erden sind. Denn gute und böse Kräfte sind nach meinem Willen tätig, selbst wenn der Wille der Letzteren wider mich gerichtet ist. Dem Willen der Menschen lasse ich seine Freiheit, so wie sie aber, dem ewigen Heilsplan entsprechend, ihren Willen nützen, ist mein Wille bestimmend, das heißt, die Auswirkung dessen, was auch böser Wille plant, wird immer auch Durchführung meines Heilsplanes sein. Es wird auch das Wirken schlechter Kräfte entgegen ihrem Willen beitragen zur Erlösung der Seelen, die einen guten, aber geschwächten Willen in sich tragen. Es ist mein Wille bestimmend, jedoch der Mensch für seinen Willen verantwortlich, denn die Willensfreiheit nehme ich ihm nicht. Also ich zwinge ihn weder zu guten noch zu bösen Taten. Doch seinen Gedanken gebe ich dann die Richtung, dass sich seine Taten meinem Heilsplan anpassen, ob sie guten oder schlechten Ursprungs sind. Und so kann ich jederzeit auch böse Menschen nützen zur Abwicklung des Weltgeschehens, indem sie in völliger Willensfreiheit handeln und durch ihre Handlungen unbewusste Werkzeuge sind, denn mein Wille wertet ihre Handlungen so aus, wie sie dem geistigen Zustand der Menschen dienlich sind. Und wo ich nicht will, dass schlechte Gedanken zur Ausführung kommen, verwirre ich das Denken der Menschen insofern, als dass sie sich andere Ziele erstreben und erhoffen und aus eigenem Antrieb die Gedanken fallen lassen, die sie zuerst bewegten, um eigenen Vorteils willen. Ihr Denken bleibt schlecht, und doch können sie wider ihren Willen Handlungen ausführen, die mein Wille zum guten Ausgang lenkt, für die Menschen, um ihnen geistig und leiblich zu helfen. Und darum dürfet ihr Menschen jederzeit bitten um Abwendung irdischer Gefahr. Denn selbst, wenn sie zur Wirklichkeit wird, kann ich für den Bittenden selbst die Gefahr abwenden, weil meine Liebe und meine Kraft alles vermag, so er nur im rechten Vertrauen mir seine Bitte vorträgt. Den Willen der Menschen zwinge ich nicht, doch mein Wille steht über allem. Und mein Wille lässt nur das zur Ausführung kommen, was meinem ewigen Heilsplan entspricht. Alle Kräfte des Himmels und der Erde müssen mir dienen, freiwillig oder unfreiwillig leisten sie mir ihre Dienste. Und darum brauchet ihr Menschen auch nicht die Kräfte der Unterwelt zu fürchten, so ihr euch mir hingegeben habt. Denn dann werde ich auch ihr Denken euch gegenüber lenken, dass sie euch nichts anhaben, trotz schlechtem Willen und schlechter Absicht. Gebet ihr euch mir zu eigen, so steht ihr auch in meinem Schutz, und es vermögen die schlechten Kräfte nichts wider euch auszuführen, weil mein Wille sie band, gegen das vorzugehen, was mir angehören will. Mein Plan von Ewigkeit aber steht fest, und jede Handlung, jeder Wille, der in den Handlungen zum Ausdruck kommt, trägt zur Erfüllung meines ewigen Heilsplanes bei, bewusst oder unbewusst. Doch meine Liebe und Weisheit regiert alle Kräfte des Himmels und der Erde und machet sie mir und meinem Willen untertan. Amen.